Liebe Geschwister, Alhamdulillah treffen wir uns heute zum ersten Mal an diesem Mittwoch, dem 15. Shawwal 1426. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Ramadan annehmen, unser Fasten annehmen, das wir hinter uns haben, und unsere Gebete annehmen, sodass wir eines Tages, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala treffen, uns über diese Taten freuen, die wir vorausgeschickt haben. Wir wollen inshallah in diesen Sitzungen insgesamt zwei Themen behandeln, abwechselnd inshallah. Abwechselnd, aber ein bisschen variabel. Also normalerweise eine Woche behandeln wir das Thema Aqida, Tawhid, und in der anderen Woche dann behandeln wir das Thema Fiqh. Okay? Zunächst einmal Fiqh al-Ibadat, also erstmal die Fiqh über die Gottesdienste, und wenn wir da mal fertig sind, dann überlegen wir uns, ob wir den anderen Teil dann auch behandeln. Aber erstmal Fiqh al-Ibadat. Und wir haben uns entschieden, dazu ein bestimmtes Buch in Anspruch zu nehmen. Aus bestimmten Gründen wollen wir dieses Buch verwenden. Es ist das Buch Kitab al-Tawhid von einem Gelehrten, von dem viele Leute schon gehört haben. Wir werden gleich etwas zu seiner Biografie sagen. Und wir werden auch während der Biografie sagen, warum wir dieses Buch behandeln und kein anderes. Zunächst einmal, das ist das Buch Kitab al-Tawhid von dem edlen Gelehrten Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Und das ist der Autor des Buches Kitab al-Tawhid, das Buch des Tawhid. Das zweite, was wir gleichzeitig behandeln, ist die Erklärung von diesem Buch, und zwar vom Gelehrten Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Möge Allah sich ihrer beiden erbarmen. Und das Buch, was wir praktisch behandeln, ist nichts anderes als Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid. Das heißt, das sinnvolle Wort oder das nutzbringende Wort in Bezug auf das Kitab al-Tawhid, das Buch des Tawhid. Und deswegen, bevor wir anfangen, wollen wir kurz eine Biografie durchlesen, die ich euch mitgebracht habe, zu dem Autor des Buches und danach zu dem Autor der Erklärung. Zunächst einmal über den Gelehrten Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Er war ein Gelehrter des 12. Jahrhunderts nach der Hijra. Einer, der den Islam in der arabischen Halbinsel wiederbelebt hat. Sein vollständiger Name ist Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi al-Hanbali al-Najdi. Und es wurde viel über ihn geschrieben und gesagt, sei es von Muslimen wie al-Shawkani, als auch von Nichtmuslimen. Er wurde geboren im Jahr 1115 und manche sagen, er wurde geboren im Jahr 1111. Aber es ist bekannt, dass er dass er im Jahr 1115 geboren wurde. Und zwar wurde er in Uyayna geboren, was nordwestlich von Riyadh liegt. Riyadh ist die heutige Hauptstadt von Saudi-Arabien. Und Uyayna ist bis heute noch bekannt und ist etwa 70 Kilometer entfernt von Riyadh, wo er den Fiqh als erstes lernte. Vielleicht das Wort Fiqh bedeutet auf Arabisch einmal grundsätzlich nichts anderes als das Verständnis, das Verstehen. Gemeint ist das Verstehen der Scharia, also das Verstehen des Gesetzes, vom Gesetz Allahs. Er nannte den Fiqh als erstes von seinem eigenen Vater, und zwar hieß er Abd al-Wahhab ibn Sulaiman, wie wir schon aus seinem Namen entnehmen konnten, der selbst ein großer Fiqh-Gelehrter war und Richter in seinem Ort. Als er die Pilgerfahrt vollzog, der Gelehrte selbst, lernte er von einigen Gelehrten der heiligen Moschee in Mekka, in Medina, wo er von großen Gelehrten wie Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif al-Najdi und Muhammad Hayah al-Sanadi lernte. Das sind seine bekanntesten Lehrer. Hiernach reiste er zu den Gelehrten nach Basra, im heutigen Irak und auch damaligen Irak, wo er dort öffentlich dazu zum Tawhid aufrief und zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er rief die Muslime dazu auf, ihre Religion aus dem Buche Allahs und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu entnehmen. Er diskutierte dort mit den Gelehrten. Als er und sein Lehrer Sheikh Muhammad al-Majmu'i dann Leid zugefügt worden sind, verließ er die Gegend und wollte nach Asham, wo er allerdings weil er nicht genug bemittelt war, nicht hinreisen konnte. Nach einigen Stationen kehrte er wieder nach Uyayna zurück, wo ihn der dortige Amir Uthman ibn Muhammad ibn Muammar in seiner Da'wa unterstützte, sodass die Leute in den umliegenden Dörfern zu ihm in seinen Unterricht kamen. Eines Tages sagte der Gelehrte zum Amir von dieser Stadt Uyayna, dass die Grabstätte von Zayd ibn al-Khattab radiallahu anhu, das ist der Bruder von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, und er war als Märtyrer in der Schlacht gegen Musaylimah al-Kazzab, derjenige, der behauptet, Prophet zu sein. Er war in der Schlacht von gegen Musaylimah al-Kazzab im Jahre 12, sein Grab ist dem Boden gleich gemacht worden. Entschuldigung, er war im Jahre 12, ist er gefallen in dieser Schlacht gegen Musaylimah al-Kazzab. Und der Amir von Uyayna ordnete an, diesen Gelehrten Muhammad ibn Abdul Wahhab, dass dieses Grab dem Boden gleich gemacht werden soll. Denn wie wir wissen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten, dass wir auf die Gräber etwas bauen und die Gräber erhöhen und kennzeichnen mit Dingen, die nicht zum Gesetz gehören. Natürlich wird zumindest behauptet, dass das von Zayd ibn Khattab ist. Wie dem auch sei, diese Grabstätte auch die Leute zum Schrick verleitet und er hatte Angst, dass die Leute von dieser Ortschaft, wo dieses Grab sich befindet, einen Aufstand machen würden. So sandte der Amir eine Armee von 600 Mann. Und als die Leute diese Armee sahen, hielten sie von ihr ab und der Gelehrte zur Zeit vor Ibn Abdul Wahhab wurden Dinge angebetet auf dieser arabischen Halbinsel, die wir heute kennen. Dinge angebetet wie Bäume, Steine, Leute, von denen gesagt wird, sie seien Awliya, das heißt nahestehende Allahs. Es wurde Zauberei betrieben, es wurde Wahrsagerei betrieben, es war verbreitet und auf Gräbern wurde gebaut. So war sein Dschihad war mit Wort und Tat und er rief dazu auf, Allahs Gesetze zu etablieren. Seine Aqida ist der Salaf in Bezug auf Allah und die Glaubensinhalte. Er sagte, die Salaf sind also die fortgegangenen rechtschaffenen Menschen. Er sagte über den Iman alle drei Teile, die wir kennen. Er sagte über den Iman das, was auch Ahle Sunna glaubt, eben dass der Iman besteht aus der Aussage und aus den Taten und aus den Worten. Er hat weder eine neue Aqida produziert, noch einen neuen Madhab erfunden. Und er bekämpfte die Bid'ah ist der Plural von Bid'ah, irgendwelche Neuerungen innerhalb der Religion, die strengstens verboten worden sind vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er ist gestorben im Jahr 1206. Und wir sollten wissen, liebe Geschwister, dass es zu den Gesetzen Allahs gehört, dass er seine auserwählten Diener prüft. Und zwar gemäß ihrem Glauben. Das heißt, je mehr Glauben man hat, desto mehr wird man geprüft. Und je weniger Glauben man hat, desto weniger wird man geprüft. Damit Allah subhanahu wa ta'ala den Wahrhaftigen vom Lügenden unterscheidet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja, Alif Lam Mim, also am Anfang Surat Al-Ankabut, die Spinne, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Haben denn die Menschen geglaubt, sie würden in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, und dass sie dann nicht geprüft würden? ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Doch ganz sicherlich haben wir diejenigen vor ihnen geprüft. Und dann wird Allah ganz sicher wissen, wer von ihnen wahrhaftig ist und wer von ihnen Lügner sind. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hatte, werden diejenigen am meisten geprüft, die Propheten sind. Und danach wird abgestuft, also danach die, wer als nächsten Rangstufe kommt, wird am zweitmeisten geprüft und so weiter und so weiter. Und das ist authentisch überliefert durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man sich auch die Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam verinnerlicht, dann wird man, und möge Allah für ihn unsere eigenen Eltern geopfert werden, dann wird man feststellen, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden so stark geprüft hat wie den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam selbst. Und das ist ein schöner Hinweis darauf, dass auf keinen Fall derjenige, dem es in diesem Leben gut geht und der in diesem Leben Reichtum besitzt und Gesundheit besitzt und der Kinder hat und so weiter und so fort, dass diese Person bei Allah subhanahu wa ta'ala beliebt ist. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Und dieser Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala wurde auch beschimpft als Lügner und als Zauberer und als Verrückter im Koran erwähnt. Und man hat ihn geschlagen und man hat ihn aus Mekka vertrieben. Und als er in Taif war, hat man ihn sogar mit Steinen beworfen, sodass er geblutet hat. Und man natürlich, selbstverständlich kann man nicht so einen Gelehrten vergleichen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Nur gemeint ist, er wird entsprechend seines Glaubens geprüft. Und dieser Gelehrte Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, wurde auch wie andere Gelehrten, wie Imam Ahmad ibn Hanbal und andere, auch geprüft. Und auch andere aufrichtige Duat, das heißt Leute, die zu Allah subhanahu wa ta'ala einladen. Doch das Ende, alhamdulillah, das gute Ende ist immer für die Gottesfürchtigen. Und muss nicht einmal dieser Gelehrte selbst erleben, aber alhamdulillah, das, was wir heutzutage lehren oder was wir heutzutage lernen an gesunden Glauben in den Ländern, wo sich die beiden heiligen Städte befinden, ist auch unter anderem ein Segen von dieser Dawah, dieses edlen Gelehrten. Was allerdings die Feinde dieser Einladung zu Allahs angehört, so sind sie auch in heutiger Zeit, sei es von Muslimen oder auch von Nicht-Muslimen, ist immer der gleiche Weg. Sie werfen warnend. Und so weiter. Wurde behauptet, dass dieser Gelehrte das Prophetentum beansprucht. Und es wurde behauptet, dass dieser Gelehrte den Status des Propheten, dass er überhaupt den Unglauben vorwirft, dass er die meisten Muslime aus dem Islam auswirft und andere Lügen. Und das ist heutzutage, wie das spielt sich das auch wieder. Und wenn man das überprüft, die Möglichkeit ist sehr, sehr einfach zu überprüfen. Denn die Bücher des Gelehrten, der Gelehrte ist schon gestorben, im Jahr 1206, wie ich vorhin gesagt habe. Aber alhamdulillah, seine Bücher sind noch da. Und wenn heutige Gelehrte zum Beispiel sagen, dass man seine Bücher lesen soll, dann selbst wenn der Gelehrte Sachen falsch gemacht hätte und einen falschen Glauben gehabt hätte, so rufen die Gelehrten nicht dazu auf, was er gesagt hat, sondern sie rufen dazu auf, was der Gelehrte jetzt hier hinterlassen hat und fest geschrieben hat. Und sein bekanntestes Buch ist nur einmal Kitab al-Tawhid, das Buch des Tawhid, was wir inshallah behandeln werden. Und das heißt, wenn jemand ihm irgendetwas vorwirft und es spiegelt sich nicht wieder in seinen Büchern, die er den Leuten empfiehlt zu lesen, dann ist es sowieso eine Lüge. Und seine Nachfolger sind diejenigen, die als Wahhabiten bezeichnet werden. Wenn man heutzutage sagt, in Saudi-Arabien oder anderswo, dass die Leute sind dort Wahhabiten, dann meint man nichts anderes, als dass sie diesem Gelehrten folgen. Und damit meint man heutzutage, das sagen immer die Feinde dieser Dawah, damit meinen sie immer Leute, die diesen Gelehrten folgen, und Leute, die alle Muslime als Ungläubige bezeichnen, und Leute, die sich vielleicht besser sehen als andere, und Leute, die viel zu streng sind in der Religion und so weiter und so fort. Und das machen sie ganz einfach, denn sobald man in die Köpfe von Menschen eingepflanzt hat, dass diese Person gehört zu einer bestimmten Gruppe und Gruppierung, dann nimmt man schon Abstand von dieser Person, ganz einfach. Und das findet man in sich selbst wieder. Wenn einem gesagt wird, ach, diese Person ist ein, meinetwegen ein Christ, dann weiß man, dass man schon mit dieser Person ganz anders handelt, als mit anderen. Zum Beispiel fängt man nicht an zu sagen, Assalamu alaikum, zum Beispiel. Und deswegen rufen wir alle Geschwister auf, die auch irgendwie beeinflusst sind von diesen Verleumdungen, dass sie einfach lesen sollen, und teilweise ist etwas auch übersetzt von seinen Schriften, teilweise ist noch nichts übersetzt von seinen Schriften. Durch dieses Buch, Kitab Tawhid, habe ich noch nicht gefunden in deutscher Sprache. Und man soll einfach mal diese Watte aus seinen Ohren, aus seinen eigenen Ohren rausnehmen, damit man einfach einmal der Wahrheit zuhören kann. Denn es ist ähnlich wie in der Geschichte von Ibn Hisham, hat in seiner Sira überliefert, dass At-Tufail radiallahu anhu, At-Tufail ibn Amr al-Dawsi radiallahu anhu, wollte nach Mekka gehen, weil er von diesem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Und dann hat Quraysh wollte ihn aufhalten und hat ihm gesagt, also die haben ihn praktisch empfangen und haben ihn gewarnt vor diesem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben ihn versucht zu beeinflussen und haben gesagt, das ist ein Zauberer und das ist jemand, der einfach nur Zwietracht stiftet zwischen dem Mann und seiner Ehefrau. Und so weit haben sie ihn beeinflusst, dass er Watte in seine Ohren getan hat und dann erst nach Mekka reingegangen ist. So ist es überliefert in der Sira. Und als er dann den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, hat er sich selbst gedacht, ich nehme einmal diese Watte aus meinen Ohren und höre ihm einfach mal zu. Denn wenn er die Wahrheit spricht, dann werde ich sie von ihm annehmen. Und wenn er nicht die Wahrheit spricht, dann habe ich eher noch einen Grund, gegen ihn zu argumentieren und vor ihm zu warnen. Und selbstverständlich hat er diese Watte aus seinen Ohren, rausgenommen. Und hat vom Gesandten aus was gehört und hat dann den Islam, Alhamdulillah, angenommen. Und eines von vielen Vorteilen, die er jetzt dadurch erlangt hat, ist, dass wir seinen Namen erwähnen, sagen wir radiallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und das ist ein Dua, den die Muslime für ihn sprechen, bis zum Tag der Auferstehung. Ein weiteres Problem ergibt sich von denjenigen, die ihre Anhänger als Wahhabiten bezeichnen, ist, dass das ist heutzutage ein negativ belegtes Wort. Nur das Gefährliche der Sache ist, erstens, der Mann heißt Muhammad, sein Vater ist Abdu'l-Wahhab, nicht er. Das ist eine kleine Sache, die meisten Menschen gar nicht wissen. Die zweite Sache ist, dass Al-Wahhab ist ein Name Allahs. Und welcher Mensch, der Glauben hat in seinem Herzen, traut sich, einen Namen Allahs zu nehmen und damit Leute zu beleidigen? Und Al-Wahhab ist derjenige, der viel schenkt. Allah hat sich selbst als Al-Wahhab beschrieben, in Surat Al-Imran, in Vers 8 zum Beispiel. Also jemand, der viel schenkt. Und der Weg des Al-Wahhab ist der Weg Allahs. Dann ist es der Weg Allahs, der nicht krumm ist. Und ebenso hat Imam al-Shafi'i argumentiert. Also was ich sagen will, ist Folgendes. Die Leute heutzutage, einige werden als Wahhabiten bezeichnet. Und dann sagt man zu ihnen, Alhamdulillah, wenn der Weg der Wahhabiten derjenige ist, zu dem der Gelehrte in seinem Buch aufruft, dann sagen wir, Alhamdulillah, das ist der Weg, den wir einschlagen wollen. Und genauso war es Imam al-Shafi'i, rahimahullah, wurde auch es wurde ihm auch vorgeworfen, dass er ein Rafidi ist. Und zwar ein Schiit der extremen Sorte. Und dann sagte er als Antwort darauf, إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. Das heißt, wenn die Liebe zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam bedeutet, dass ich ein Rafidi bin, dann sollen Al-Thaqalan gemeint ist der Mensch, die Menschen und die Djinn, dann sollen die Menschen und die Djinn bezeugen, dass ich einer von den Rafida bin. Und er will damit sagen, das Problem von Ar-Rafida ist eben nicht, dass sie die Familie des Propheten lieben, sondern das Problem ist unter anderem, dass sie darin übertrieben haben. Und ebenso antworten wir, und zwar einer der Gelehrten, der sunnitischen Gelehrten, Mullah Imran, der Schiit war und den Allah subhanahu wa ta'ala zu Ahl-Sunnah al-Jama'a geleitet hat, er sagte als Antwort, إن كان تابع أحمد أو إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. Er sagte, und wenn der Anhänger von Ahmad, also von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Wahhabit bezeichnet wird, dann bestätige ich, dass ich auch ein Wahhabit bin. Ich verneine أنف الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي. Das heißt, ich verneine jegliche Teilhaberei in Bezug auf den Gott, in Bezug auf Gott, Al-Ilah, und so habe ich keinen anderen Herrn außer dem einen, dem Wahhab. Al-Wahhab ist Allah subhanahu wa ta'ala. Na, das ist eine Zusammenfassung, die der Gelehrte Muhammad Jamil Zainu geschrieben hat. Und eine andere weitere Sache, die geschrieben worden ist, und am Ende sage ich euch den Autor davon. Das wichtigste aller Bücher, die dieser Gelehrte geschrieben hat, ist, wie wir gesagt haben, das Kitab al-Tawhid. Und es wurde ihm vorgeworfen, dass er in der Religion erneuert hat. Und dass er und von wem wurde das vorgeworfen? Und zwar von denjenigen, die eben nicht dem Weg Allahs und des Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen. Denn wenn sich Leute befinden in einer, wenn sich Leute in im Irrtum befinden und in Neuerungen befinden und sie täglich praktizieren und glauben, dass es Teil der Religion ist, und dann kommt jemand und der will ihre Gedanken zerstören, dann selbstverständlich behaupten sie, dass er derjenige ist, der die Dinge erneuert hat. Doch Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der gesagt hat, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, das heißt, wenn ihr euch über irgendeine Sache strittig seid, uneinig seid, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, das heißt, dann bringt es vor Allah und seinem Gesandten, إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, wenn ihr an Allah glaubt und an den jüngsten Tag. Deswegen geht es überhaupt nicht, das sage ich, und dass alle Leute das verstehen, es geht hier überhaupt nicht darum, dass ich möchte, dass irgendjemand nur von einem bestimmten Gelehrten lernt, und davon nur von einem bestimmten Gelehrten, der Aqida lernt oder seine Bücher lernt, darum geht es überhaupt gar nicht darum. Sondern ihr werdet sehen, dass die Gelehrten, die sich auf diesem Weg befinden, egal was sie sagen, sie haben ihre Belege dafür. Und das ist der entscheidende Punkt. Es gibt nichts, was sie über Allah oder den Propheten sagen und über die Religion Allahs sagen, ohne dass sie dafür nicht einen Beleg vorbringen. Und das ist der richtige Weg, das ist die richtige Vorgehensweise. Und lassen wir doch einmal den Gelehrten selbst sprechen. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sagte das, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, und Allah gebührt alles Lob. Meine Aqida und meine Religion, durch die ich Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen möchte, ist der Weg von Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Und das ist derjenige Weg, auf dem sich die Führer der Muslime befinden. Und unter ihnen zum Beispiel die vier Imame. Gemeint ist Imam von der Zeit von Abu Hanifa und dann Imam Malik, Al-Shafi'i und Ahmad, rahmatullahi al-Jami'. Und auch ihre Folger, auch ihre Nachfolger bis zum Tag der Auferstehung. وَلَكِنِّي بَيَنْتُ لِلنَّاسِ إِخْلَاصَ الدِّينِ لِلَّهِ. Aber ich habe den Menschen erklärt, wie sie den wahren Ikhlas haben können. Die wahre Aufrichtigkeit, dass sie die Religion nur für Allah subhanahu wa ta'ala ausüben. وَنَهَيْتُهُمْ عَنْ دَعْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ مِنَ الصَّالِحِينَ وَغَيْرِهِمْ. Und ich habe ihnen verboten, die Propheten anzubeten und die Toten und die Rechtschaffenen und andere. وَعَنْ إِشْرَاكِهِمْ فِيمَا يُعْبَدُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الذَّبْحِ وَالنَّذْرِ وَالتَّوَكُّلِ وَالسُّجُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Und ich habe ihnen auch verboten, Allah zum Teilhaber zu machen in denjenigen Dingen, in denen nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine angebetet werden darf. In Bezug auf, wie zum Beispiel das Opfern, das Gelübde, Nazr, At-Tawakkul, das Vertrauen, As-Sujud, die Niederwerfung und anderen Dingen. Mimma huwa haqqun, haqqullahi alladhi la yashrikuhu fihi malakun muqarrab wa la nabiyun mursal. Eine Sache, die Allahs Recht ist, in der niemand zum Teilhaber gemacht werden darf. Weder ein Malakun Muqarrab, weder ein nahestehender Engel, noch ein entsandter Prophet oder jemand anderes. Und das ist auch das, wozu die Gesandten vom Anfang bis zum Ende aufgerufen haben. Und das ist auch der Glaube von Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Und er sagte weiterhin, ich mache Allah subhanahu wa ta'ala zum Zeugen und auch die Engel, die um mich sind. Denn wir wissen, dass auch bei uns Engel anwesend sind. Ich mache Allah zum Zeugen und auch die Engel, die bei mir sind. Und ich mache euch zum Zeugen, dass ich das glaube, was diejenige Gruppe glaubt, die erfolgreich sein wird, die errettet werden wird. Ahl al-Sunnati wal Jama'ah. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, dass diese muslimische Umma sich in 73 Gruppen spalten wird und nur eine einzige wird errettet werden. Alle werden in der Hölle sein und eine einzige wird ins Paradies gehen. Und dann sagte er, und er sagte, ich glaube, ich mache euch zum Zeugen, dass ich das glaube, was diese Gruppe, die errettet wird, glaubt. Ahl al-Sunnati wal Jama'ah. In Bezug auf den Iman an Allah, und ich werde aus mehreren Gründen ab jetzt entweder das Wort Iman benutzen oder das Wort Glaube verwenden. Es gibt unter den deutschen Muslimen, vielleicht auch unter nicht deutschen Muslimen, Diskussionen, ob man bestimmte Begriffe im Arabischen so lassen soll, wie sie sind, oder ob man sie übersetzen darf oder nicht. Okay? Wir wissen, dass ich ab jetzt, ich definiere es jetzt einfach so, dann werde ich einfach nicht falsch verstanden. Glaube ist für mich jetzt Iman. Und ich will nur damit sagen, weil manche Leute sagen, Glaube auf Deutsch heißt nicht Wissen, und dann gibt es Diskussionen, ob man Glaube als Iman verwenden darf oder nicht. Okay? Aber ich werde jetzt das Wort Iman benutzen und auch für Ilah, manchmal Gott sagen. Okay? Aus verschiedenen Gründen können wir mal anderes mal darüber reden, falls es jemand interessiert. Er sagte, er glaubt das, was Ahl Sunnah glaubt, also in Bezug auf den Iman an Allah. In dieser Sache glaubt er an all das, was Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst zugeschrieben hat in seinem eigenen Buch, dem Koran, und auch durch die Zunge des Propheten sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrif, das heißt, ohne irgendwie, die Worte abzuändern, ohne zu fälschen. Eigentlich ist das eine reine Fälschung. Ohne zu fälschen und ohne ta'til, das heißt, ohne die Bedeutungen stillzulegen. Und wir werden inshallah erklären, was bedeutet. Bal a'taqidu, sondern ich glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala nichts ihm gleich ist und er ist der Allhörende und der Allsehende. Und so verneine ich nichts, das heißt, ich spreche ihm nichts ab, was er sich selbst zugeschrieben hat, und ich verfälsche die Worte nicht und ich leugne auch nicht irgendeiner seiner Namen oder seine Verse, und ich frage auch niemals wie. Also wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala das und das und das macht oder so und so und so ist. Und des Weiteren sagt er, وَلَا أُمَثِّلُ, das heißt, und ich vergleiche auch Allahs Eigenschaften nicht mit seiner Geschöpfung, denn Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt nichts, was ihm gleich ist, nichts, was ihm ähnelt, und er hat gar keine Partner. Und er darf niemals irgendwie verglichen werden mit seiner Geschöpfung. Und Allah subhanahu wa ta'ala, das ist sehr wichtig, Allah subhanahu wa ta'ala weiß über sich selbst am besten Bescheid und auch über alle anderen. Und er ist derjenige, dessen Worte die wahrhaftigsten sind. Und deswegen, und er ist auch derjenige, der die besten Worte spricht. Und deswegen hat er sich selbst all das abgeschrieben, also nicht zugeschrieben, abgeschrieben, was diejenigen, die dieser eben erretteten Gruppe Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Und es gibt Leute, die eben Allah subhanahu wa ta'ala eben vergleichen, und es gibt Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala eben immer fragen, wie hat Allah subhanahu wa ta'ala das und das gemacht und wie kann es das und das und das sein. Und dann sagt er weiterhin, das ist wichtig. نَبَّهْنَاهُمْ عَنْ دَعْوَةِ الصَّالِحِينَ وَأَمَرْنَاهُمْ بِإِخْلَاصِ الدُّعَاءِ لِلَّهِ. Das heißt, wir haben sie darauf hingewiesen, dass sie nicht eben die rechtschaffenen Menschen anbeten sollen. Und wir haben ihnen angeordnet, dass sie, das heißt er und diejenigen, die mit ihm sind, dass wir, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala im Bezug auf den Dua, auf die Bittgebete, aufrichtig sein sollen. Und als wir das gesagt haben und offenkundig den Leuten gesagt haben, und auch das, was wir gesagt haben in Bezug auf, dass wir die Gräber dem Boden gleich machen wollen, ist das den einfachen Leuten, der Mehrheit der Leute, schwer gefallen. Und auch haben sie unterstützt einige Leute, die behaupten, Wissen zu haben. Das wissen nur die Gelehrten. Diejenigen, die kein Wissen haben, verstehen nicht, warum manche Leute so etwas trotzdem unterstützen und was die Wahrheit ist. Aber eines von vielen Gründen ist, dass manche Leute einfach ihrer eigenen Neigung folgen. Und deswegen haben sie, er sagt selbst, der Gelehrte, und deswegen haben sie den Leuten mitgeteilt, dass ich die rechtschaffenden Menschen beleidige. Also die drehen es genau um. Also der Gelehrte hat eigentlich nur gesagt, dass sie dass die Gottesdienste nur für Allah verrichtet werden dürfen. Das hat aber einige Leute nicht gepasst, weil sie eben an etwas anderes gewohnt waren. Und so haben sie einfach das Spiel umgedreht und haben angefangen zu beleidigen. Sie haben behauptet, dass ich die Rechtschaffenen beleidige und dass ich mich auch nicht auf dem Pfad der Gelehrten befinde. Und sie haben das verkündet im Osten und im Westen. Und sie haben Sachen erwähnt, sagt er, die ein vernünftiger Mensch, dass er sich schämt auszusprechen. Und des Weiteren sagt er, und sie haben behauptet, dass wir die Shafa'a, die Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam, leugnen. Und er sagt, wir sagen einfach, Subhanak hada buhtanun azim, also gepriesen seist du, das ist eine offenkundige, gewaltige Leugnung. Vielmehr bezeugen wir, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam derjenige ist, der Fürsprache einlegen wird und derjenige ist, dessen Fürsprache angenommen wird. Und er ist derjenige, der die edle Stellung am Tag der Auferstehung haben wird. Die edle Stellung ist eben diejenige, dass er diese riesige Fürsprache für alle Menschen am Tag der Auferstehung machen darf. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dem Edlen, dem Herrn des Thrones, des gewaltigen Thrones, dass er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für uns alle zum Fürsprecher macht und dass er uns unter diejenigen versammelt am Tag der Auferstehung, die unter seiner Fahne auferstehen werden. Und das ist das, was wir können. Und das sagt der Gelehrte. Des Weiteren wird ihm vorgeworfen, dass er zu viel Ijtihad gemacht hat und dass er den Übereinkünften der Gelehrten widersprochen hat und auch, dass er und der Grund ist nämlich, dass der Gelehrte, wie auch die anderen großen Gelehrten, nicht dazu aufrufen, dass man einer bestimmten Person folgen muss. Und das heißt, manche Leute denken, sie müssen einem bestimmten Gelehrten folgen, egal was er sagt. Und wenn man das macht, dann gilt man eigentlich als Mutaassib für diesen Person. Das heißt, man übertreibt in dem Folgen einer bestimmten Person. Denn die einzige Person, der man folgen muss und der man nicht widersprechen darf, ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Alle anderen Menschen widersprechen und wenn man kein Wissen hat, dann nimmt man das an, was sie sagen. Allerdings, wenn man weiß, dass sie etwas falsch gesagt haben, dann widerspricht man ihnen oder nimmt das nicht an, was sie gesagt haben. Ursprünglich sind wir dieser Gelehrte auf dem Madhab, was der Fiqh angeht, von Madhab von Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, einer der Imam. Aber allerdings war es eben bei ihm so, dass jedes Mal, wenn Imam Ahmad irgendeine Ansicht vertreten hat, die weniger richtig war, dann folgte er eben nicht ihm, sondern er folgte demjenigen Gelehrten, der die richtigere Ansicht hatte, sei es Imam Abu Hanifa, sei es Imam Malik, sei es Imam Shafi'i oder andere, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat alhamdulillah den Islam nicht nur auf vier Leute herabgesandt, sondern der Islam ist, oder das Wissen über den Islam ist alhamdulillah in mehr als vier Leuten verteilt. In viel mehr als vier Leuten verteilt. Na, und das war von Abu Abdullah Salah ibn Muhammad al-Sheikh, hafizahullah ta'ala, ich denke, das reicht als Biografie für diesen Gelehrten. Ich sage nur als Zwischenbemerkung, wir wollen das inshallah so machen, dass die Unterrichte maximal so 90 Minuten gehen. Also ich versuche so 45 Minuten, dann ein bisschen Pause und dann zweite Hälfte. Inshallah, also macht euch da keine Sorgen. Wenn man Fragen dazu hat, weil manche Dinge versteht man ja nicht. Barakallahu fik. Fragen ist am besten so, wie wir es überall machen, dass man einen Zettel nimmt, einen Stift nimmt und aufschreibt, oder man merkt sich's, okay, ja. Und dann am Ende, inshallah. Weil dann wird der Redefluss inshallah nicht gestört. Viel kürzer stelle ich euch die Biografie des folgenden Gelehrten vor. Viel kürzer, unter anderem deswegen, weil Alhamdulillah die Biografie des edlen Gelehrten Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, man kann alles, was er gelehrt hat, heutzutage Alhamdulillah nachlesen. Er hat zahlreiche Bücher und man kann auch alles, was er gesagt hat, anhören, Alhamdulillah. Also ist ein Gelehrter unserer Zeit. Und ein kurzer Lebenslauf über diesen Gelehrten. Wer hat schon nicht von diesem edlen Gelehrten gehört? Nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch die Gelehrten bezeugen seinen Status, den er gehabt hat, den er durch Gottes Gnaden unter den Gläubigen erhalten hat. Er war ein Gelehrter auf den Gebieten Tafsir, Aqidah, Fiqh, Sira, Usul, Grammatik und auf den anderen Gebieten der islamischen Religion. Er ist derjenige Gelehrte, von denen die Muslime auf der ganzen Welt viel profitieren oder profitiert haben und auch heute noch profitieren. Und das, was wir jetzt machen heutzutage, ist nichts anderes, als dass wir von seinen Werken profitieren. Seine Fatawa-Bände sind zum Beispiel ein wertvolles Nachschlagewerk für jene Muslime, die ihre Religion von einem Scheich lernen wollen, möchten, der in seiner Fatwa der Vorgehensweise der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen der Salafus Salih folgt. Er heißt vollständig Abu Abdullah Muhammad ibn Salih ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdurrahman al-Uthaymin al-Buhaybi al-Taymi, und er wurde in der Nacht des 27. Ramadan des Jahres 1347 in der Stadt Unayna im Gebiet al-Qasim im heutigen Saudi-Arabien geboren. Er hat den Koran bei seinem Vater gelernt zu lesen. Danach lernte er schreiben, ein wenig Literatur und Mathematik. Er hat den Koran und einige zusammengefasste Texte der Hadith- und Fiqh-Wissenschaft früh auswendig gelernt. Als er ein wenig über Tawhid, Fiqh und Grammatik gelernt hatte, schloss er sich seinem verehrten Gelehrten Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di an. Bei ihm lernte er Tafsir, Hadith, Tawhid, Fiqh und dessen Grundsätze, ebenso wie das Erbrecht und Grammatik. Als die Fakultät in Riyadh eröffnet wurde, schrieb er sich dort ein und konnte unter anderem vom Gelehrten Muhammad Amin al-Shinqiti profitieren. In der Hauptstadt las er auch dem edlen Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, aus al-Bukhari und aus anderen Schriften von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah vor. Ibn Baz ist quasi sein zweitwichtigster Lehrer, sein erstwichtigster Lehrer, den er sehr oft erwähnt in seinen Schriften oder auch in seinen Unterrichten, ist As-Sa'di. No. Abdurrahman ibn Sa'di. Ibn As-Sa'di. Sein Wirken. Ab 1370 begann er in der großen Moschee von Unayza zu unterrichten. Als sein Lehrer Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di im Jahr 1376 starb, wurde er der Imam und Khatib dieser Moschee. Und begann ebenfalls in der von seinem Lehrer im Jahre 1359 gegründeten Bibliothek zu lehren. Doch, als er stieg, verlegte er den Unterrichtsort aus Platzgründen in die Moschee selbst. Also von der Bibliothek in die Moschee selbst. Diese Aufgabe ging er bis zu seinem Tod nach. Und von 1398, diese Daten sind alle Hijri, ja, also nach der Auswanderung. Von 1398 an lehrte er an einem Zweig der Fakultät, der Saud-Universität, sowie in der Heiligen Moschee in Mekka und in der Heiligen Moschee in Medina zur Zeit der Pilgerfahrt. Und davon gibt es auch viele Aufzeichnungen, wo er Unterrichte hält in Mekka und in Medina, wo er auch Fragen an. Sehr wertvolle Aufzeichnungen. Und zwar vom Ramadan und auch zu Zeiten vom Ramadan lernte er dort und zu Ferienzeiten. Abgesehen davon, dass er zum Kreis der großen Gelehrten gehörte, Hay'atu Kibar al-Ulama, war er Mitglied in zahlreichen Organisationen. Der Gelehrte war so beliebt und gefragt, dass er immer in der Moschee und auf seinem Weg dorthin und zurück von Menschen erwartet wurde, die ihn in religiösen Angelegenheiten fragten und seine Worte aufzeichneten. Sein Charakter: er war liebevoll, geduldig, nahm sein Lernen und Lehren sowie seine Zeiteinteilung ernst. Und das ist eine von den Sachen, die wir profitieren können, besonders die Zeiteinteilung. Er war übertreibend fern und sehr bescheiden. Er ging unter die Menschen und hatte auf sie einen großen Einfluss. Sodass manche, eine Aufzeichnung hört man, dass er eine Frage gestellt bekommt über einen Imam einer Moschee, dass er etwas Bestimmtes tut. Und dann wird derjenige, der die Frage stellt, sagt, der Imam wird nicht von seiner Handlung, die er pflegt zu handeln, absehen, es sei denn du sagst es, es sei denn du, O Gelehrter, sagst es, Sheikh Muhammad. Und dann hat er ihm die Antwort gegeben und inshallah hat er, dieser Imam, diese Sache angenommen. Niemals gab er voreilig eine Fatwa. Indem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. Das heißt, jedes, wenn ein Muslim stirbt und an seinem Totengebet 40 Leute teilnehmen, die Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesellen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihre Fürsprache in Bezug auf ihn annehmen. Insofern ist es eine edle Sache, wenn man auch in Mekka öfter ist, wo dann nach dem Gebet Totengebete verrichtet werden. Fast nach jedem Fardgebet wird irgendwelche Toten wird für sie gebetet. Wenn sie Muslime waren, dann hoffen wir und glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie erretten wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn in seine gewaltige Barmherzigkeit aufnehmen. Amen. Und zu seinen zahlreichen Werken gehören seine auch im Internet auf Arabisch abrufbaren 20 Fatwa-Bände, von denen Allah sei Lob, eines ins Deutsche übersetzt worden ist, was allerdings noch nicht gedruckt worden ist, was inshallah demnächst gedruckt wird. Das ist so Frage-Antwort, alles in Bezug auf Aqidah. Er wird eine Frage gestellt und eine Antwort gestellt. Und am Ende, inshallah, stelle ich euch eine Frage in Bezug auf den Inhalt. Und die Frage ist sehr, sehr interessant. Die wird nicht direkt beantwortet, aber die kann man aus seinem eigenen Allgemeinwissen inshallah beantworten. Und ich denke, jetzt machen wir eine Pause, jetzt haben wir ungefähr 45 Minuten gemacht. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem Hadith Qudsi, ich bin mit meinem Diener, wenn er meiner gedenkt. Wenn er meiner gedenkt in sich selbst, dann gedenke ich seiner in mir selbst. Und er sagte auch im Hadith Qudsi, ich bin mit meinem Diener, solange seine Lippen sich wegen mir bewegen. Also, solange man Allahs gedenkt und Dhikr macht, und die beste Form von Dhikr ist der Koran zu lesen, und die beste Form von Dhikr überhaupt ist La ilaha illallah, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Diener. Und das ist eine edle Sache. Und das ist auch eine Sache, die wir dadurch erreichen wollen mit diesem, was wir jetzt hier machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einem Hadith, der uns Abu Huraira radiallahu anhu überliefert hat, gesagt, und das ist inshallah auch beinhaltet in dem, was wir tun. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, مجتمع قوم في بيت من بيوت الله. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in eine der Häuser Allahs versammelt, يتلون كتاب الله, und Allahs Buch rezitiert, ويتدارسونه بينهم, und dieses Buch untereinander lehrt. Und Tawhid ist keine Frage, das ist der Grund, warum dieses Buch abgesandt worden ist. Das ist eine Form von Tafsir, eine gewaltige Form. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. Dann wird die Ruhe auf sie hinabsteigen. وغشيتهم الرحمة. Und die Barmherzigkeit wird sie umhüllen. وحفتهم الملائكة. Und die Engel werden sie umgeben. وذكرهم الله في من عنده. Und Allah wird sie unter denjenigen erwähnen, die bei ihm sind. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns unter denjenigen erwähnt, die bei ihm sind. Denn das ist die edle Sitzung. Und um das ein bisschen näher zu veranschaulichen, machen die Gelehrten, oder sagt man manchmal folgendes Beispiel. Und zwar, stellt euch vor, ihr kennt jemanden, der hohes Ansehen genießt auf dieser Erde, wie zum Beispiel ein König. Und man wüsste, dass dieser König einen kennt, dann ist das eine edle Sache und man freut sich darüber. Oder wenn dieser König in seiner Sitzung deinen Namen erwähnt und dich preist, also dich lobt, dann ist man auch erfreut darüber, auch wenn man gar nichts erhält von dieser Person. Und wie ist es dann mit dem König aller Könige? Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat sich ja selbst als der König am Tag der Auferstehung beschrieben. Na. Ich werde inshallah immer, wenn wir einen Vers haben, werde ich ihn inshallah auf Arabisch mit Tajweed versuchen vorzulesen. So gehört den Versen Allahs. Und das zweite, weiteren, dann werde ich die entsprechende Seite aufschlagen und euch vorlesen. Und ich verwende für die Übersetzung, und ich mache es mir einfach in dem Sinne, dass ich aus der Übersetzung dann immer vorlese und nicht selbst übersetze. Und zwar nehme ich die Übersetzung, und zwar heißt es der edle Koran und die Übersetzung seiner Bedeutungen in die deutsche Sprache. Der Koran, der übersetzt worden ist von zwei Personen, einmal Nadim Ilyas und Frank Bubenheim. Mir persönlich, ich habe nicht mit allen Übersetzungen bisher gearbeitet, die es auf Deutsch gibt, aber mir hat persönlich diese Übersetzung am besten gefallen. Und das ist jetzt auch schon die zweite Auflage und ich habe gehört, es gibt schon eine dritte Auflage dafür. Und das ist die, die ich demnächst verwenden werde. Und jede Übersetzung, Alhamdulillah, hat seine Vor- und Nachteile. Jede Übersetzung. Es gibt keine Übersetzung, über die Kritiker nicht zu meckern haben. Und es gibt keine Übersetzung, die nicht irgendetwas hat, was die anderen eben nicht haben. Zumindest von den muslimischen Übersetzungen. Allerdings warne ich jeden Menschen davor, irgendeine Übersetzung Koran zu nehmen, die von Nicht-Muslimen geschrieben worden ist. Da sind manchmal Katastrophen. Katastrophen sind da manchmal drin, die man also einfach nicht mehr akzeptieren kann. Kitab al-Tawhid. Wir werden heute gar nicht einmal anfangen mit dem Buch selbst und dann mit dem Vorwort. Das Vorwort selbst von dem Gelehrten Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Er sagte einmal, zunächst al-Tawhid bedeutet in der arabischen Sprache nichts anderes als, dass man etwas vereint oder zu einem macht. Dass man eine Sache zu einem macht. Und in der im Gesetz, Shara', also in der Scharia, ihr wisst, manchmal hat ein Wort in der Sprache eine Bedeutung und in der Religion eine andere Bedeutung. Zum Beispiel gibt es viele Beispiele. Einmal das Salah. Das Salah, das Gebet. Das Salah, sprachlich gesehen, ist Ad-Du'a, das Bittgebet. Und in der Definition bedeutet es bestimmte Handlungen, die eingeleitet werden durch At-Takbir und beendet werden durch At-Taslim. Das ist zusammengefasste Abkürzung davon. Andere Sache zum Beispiel die Niederwerfung, As-Sujud. As-Sujud heißt einfach, dass man sich niederwirft. Die Form ist nicht vorgegeben. Aber im Islam bedeutet es eben, dass man sich auf seinen 7 Körperteile niederwirft, die die Fuqaha beschrieben haben. Und so weiter und so fort. Ja. Al-Wudu zum Beispiel, das sich waschen. Die Waschung. Man kann auch Yatawadda kann auch bedeuten, ich wasche mich, zum Beispiel wasche meine Hände. Aber das Wort Wudu auf Arabisch bei den Fuqaha bedeutet eben genau diese Gebetswaschung, die wir kennen. Und Al-Ghusl, Ghusl, Rassala oder Rassala heißt nichts anderes als waschen. Sich waschen oder etwas anderes waschen. Aber wenn man sagt Al-Ghusl, der Ghusl bei den Fuqaha, dann meint man natürlich damit die bestimmte Gebetswaschung, die bestimmte Waschung, wenn man sich in der großen Unreinheit befindet. Na, und genauso bedeutet Tawhid im Gesetz auch eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala als der eine angesehen wird. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ein einziger ist. Und zwar in Bezug auf all dem, wozu, in Bezug auf allen Dingen, wo er auch nur ein einziger ist. Zum Beispiel, damit ist gemeint, in Bezug auf seine Alleinherrschaft, Ar-Rububiyya, in Bezug auf seine Uluhiyya, seine Göttlichkeit, und damit ist gemeint, in Bezug auf alle die Gottesdienste, die für ihn verrichtet werden, dürfen nur für ihn verrichtet werden, in Bezug auf die Namen, Al-Asma ist der Begriff von Ism, und die Eigenschaften, As-Sifat, der Begriff von Sifah, die Eigenschaft, all diesen Sachen ist Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig. Warum? Weil er hat uns das so mitgeteilt. Und so haben die Ulama auch den Tawhid, die Ulama der Aqidah, den Tawhid auch eingeteilt. Und jetzt mag sich einer nach dem Unterricht denken, subhanallah, jetzt haben wir schon die ganzen Kategorien des Tawhid behandelt, wofür machen wir denn noch das weiter? Wir werden sehen, das Kapitel, das Buch, der Tawhid ist ganz anders, als man sich vorstellt. Es ist ganz anders, als man sich vorstellt. Es ist ein gewaltiges Buch und eines der Kapitel, die einen am meisten erfreuen, ist ein ganz besonderes Kapitel, was relativ am Anfang kommt. Was ich nicht meine. Also das Kapitel heißt, wer At-Tawhid umsetzt, und zwar richtig umsetzt, der geht ins Paradies ein, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Ja. Also man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bi ghayri hisab oder bila hisab. Also wer das Tawhid wirklich umsetzt, der geht ins Paradies, ohne dass er irgendwie nach einer Sünde gefragt wird. Warum hast du die Sünde so und so an dem Tag gemacht? Gar nichts. Dann wird ihm gleich gesagt, geh ins Paradies ein. Und deswegen ist das ist deswegen lernen wir Tawhid. Ja. Das ist eine Überschrift in einem Kapitel. Ein Kapitel und dann bringt er den Beleg. Weil einfach so akzeptieren wir es nicht von ihm. Aber er bringt nachher den Beleg und einen Beleg, den wir alle kennen. Nur man muss ihn verinnerlichen und einfach nur umsetzen. Und dann inshallah wird Allah subhanahu uns das geben, was er uns versprochen hat. Die Ulama haben mit Tawhid eingeteilt in drei Kategorien. Nicht weil der Prophet es so vorgegeben hätte, sondern weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran einen Vers herabgesandt hat, der darauf hinweist. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Vers, auf das, wenn ich jetzt die Seitenzahlen sage, falls in Zukunft irgendjemand mitschreibt, dann meine ich damit den Druck von Medina. Okay? Und der Druck von Medina hat der Koran ziemlich genau 604 Seiten und je 20 Seiten ist ein Juz' und dann sind es ungefähr, jeder Juz' hat ungefähr 20 Seiten und das sind 600 Seiten ungefähr. Und wenn ich jetzt die Seitenzahlen nenne, was ich sehr gerne mache, weil für mich die Seitenzahl zum Beispiel viel wichtiger ist als die Verszahl, dann meine ich eben den Druck von Medina. Und zwar auf der Seite 310 sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Maryam, Surah Nummer 19, im Vers 65, noch genauer kann man es nicht sagen, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. So diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst. Weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleich den seinen besäße? Und dieser Vers beinhaltet alle drei Formen des Tawhid. Und zwar erst einmal die erste Teil, wo er sagt, Rabb ist der Herr. Ja? Rabbus samawati wal ardi. Der Herr der Himmel und der Erde. Der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. Oma bainahuma, was zwischen diesen beiden ist. Das ist Tawhid al-Rububiyya. Der Herr, dass Allah subhanahu wa ta'ala der alleinige Herrscher dieses Universums ist. Wir werden gleich noch neu erläutern, was man damit meint. Das ist der Tawhid al-Rububiyya. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst. Fa'budhu, kommt von dem Wort Abada und auch abgeleitet davon ist Ibadah, ist der Gottesdienst. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budu, also diene ihm, wastabir li'ibadatihi, und sei beharrlich in seinem Dienst. Das ist Tawhid al-Uluhiyya. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala einer ist in Bezug auf seine Göttlichkeit und das, was er diesbezüglich verdient. Weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleich den seinen besäße? Gibt es irgendjemand, der ähnlich ist wie Allah subhanahu wa ta'ala? Nein. Und das ist die Tawhid der Namen und Eigenschaften. Tawhid al-Asma'i was-Sifati. Al-Asma'i was-Sifati. Die Namen und Eigenschaften. Und natürlich ist das widerspiegelt in vielen Versen. Nur dieser Vers ist eben interessant, weil er eben diese drei Sachen beinhaltet. Und wenn er diese drei Sachen beinhaltet, dann bedeutet das, dass es drei verschiedene Sachen sind. Denn es macht ja keinen Sinn, einen Vers zu erwähnen und sich zu wiederholen. Ja? Deswegen, und das findet man öfter. Also zum Beispiel, dass eine Aufzählung hintereinander darauf hinweist, dass die einzelnen Sachen verschiedene Sachen sind. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ und so weiter, bis zum Versende. Das heißt, die Spenden, Sadaqat, Zakat und anderem, sind nur für die folgenden acht. Das ist die Bedeutung des Verses. Und zwar, Al-Fuqara, das sind die Armen, und Al-Masakin, die Bedürftigen. Nur manchmal bedeutet bedürftig das gleiche wie arm. Ein Armer kann bedürftig sein, umgekehrt. Und manchmal bedeuten diese Worte auch tatsächlich das gleiche. Nur, im Arabischen gibt es einige Worte, die, wenn sie zusammen erwähnt werden, etwas Verschiedenes bedeuten. Und wenn sie nicht zusammen erwähnt werden, und also in zwei verschiedenen Kontexten, dann können sie das Gleiche bedeuten. Ja, das ist ein Beispiel jetzt hier, das Miskin und Faqir. Ein anderes Beispiel ist, Iman und Islam. Der Iman, der Glaube, oder der Mu'min, der Gläubige, ist normalerweise genau die gleiche Person wie der Muslim. Wie der Muslim, der Muslim, ja, der Gottergebene. Denn es gibt niemanden, der gläubig ist, der nicht gottergeben ist. Und umgekehrt. Ja? Nur, wenn diese Worte zusammen auftauchen, wie im Hadith von Jibril, a.s., wo Jibril kam zum Propheten a.s. und ihm die Fragen stellte, was ist der Iman und was ist der Islam und was ist Al-Ihsan, dann hat der Prophet a.s. ihm zwei verschiedene Definitionen gegeben. Er hat gesagt, Iman ist das und das und das und Islam ist das und das und das. Ja. Insofern findet man so eine Idee öfter. Der erste Teil des Tawhid, haben wir gesagt, ist Tawhid al-Rububiyya. Der Tawhid der Namen und Eigenschaften. Und es bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein einziger ist in Bezug auf Al-Khalq, das heißt die Schöpfung, Al-Mulk, das heißt sein Reich, und At-Tadbir, das heißt in Bezug auf das Leiten der Angelegenheiten. Al-Khalq ist die Schöpfung und Al-Mulk ist alles, gehört Allah subhanahu wa ta'ala, und At-Tadbir, Allah subhanahu wa ta'ala, ist derjenige, der alles leitet, was aus dieser Welt funktioniert und gibt. Und wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala als den einzigen verherrlichen wollen, der der Schöpfer ist, das heißt, wir glauben, dass es niemanden gibt, der erschaffen kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das wollen wir gleich nochmal deutlich anschauen. Allah sagte im Vers, in Surat Al-A'raf, im Vers 54, auf der Seite 157. Auf der Seite 157 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ala lahul khalqu wal amr. Das heißt, in der Übersetzung, Sein ist die Schöpfung und der Befehl. Sein ist die Schöpfung und der Befehl. Also niemand anderes gehört die Schöpfung. Und natürlich gibt es noch andere Beispiele, die wir gleich sehen werden. Aber Sein ist die Beschöpfung und der Befehl. Dieser Vers ist sehr, sehr interessant im Bezug auf Aqidah. Weil, sage ich zwischen zwei Klammern, für diejenigen, die schon wissen, was ich meine. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Unterschied macht zwischen der Schöpfung und seinem Befehl, das heißt, seine Worte sind nicht Teil der Schöpfung. Sondern seine Worte sind unerschaffen. Ja. Und das ist der Glaube von Ahlus Sunnah und Jama'a. Und das ist einer der gewaltigen Verse. Denn warum macht Allah diese Trennung? Er hätte einfach sagen können, Allah lahul khalq und fertig. Aber nein, Al-Amr, der Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, ist unerschaffen. Allahs Worte sind unerschaffen. Na. Und Allah sagte weiterhin, auf der Seite 434, im Vers, in Surat Fatir, also Surah Nummer 35, Vers 3, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gibt es einen anderen Schöpfer, Khaliq, außer Allah? Also auf Arabisch, A'udhu billahi min shaitan rajim. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Gibt es einen anderen Schöpfer als Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Diese Aya, dieser Vers, bedeutet also, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer ist. Und diese Fragestellung ist eine rhetorische Frage. Gibt es einen anderen Schöpfer? Natürlich gibt es keinen. Aber das ist auch beinhaltet etwas wie eine Herausforderung. Wenn jemand etwas anderes behauptet, dann soll er den Beweis bringen. Allah hat schon behauptet für sich. Er hat schon für sich beansprucht, dass alles, was es gibt, er der Schöpfer davon ist. Wenn du das Gegenteil beweisen möchtest, dann erschaffe jetzt etwas. Dann erschaffe jetzt irgendetwas. Und wenn du behaupten willst, dass du irgendwie der Schöpfer von irgendetwas bist, was es auf dieser Welt gibt, dann eine kleine Frage, warum hat es dann diese Sache schon gegeben, bevor es dich gegeben hat? Das bedeutet, alles, was es gibt, ist älter als du. Also kannst du schon mal gar nicht mehr der Schöpfer sein. Wir hatten eine gewisse Herausforderung von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. In Surat Al-Mu'minun, in Vers 14, sagte er, und das ist eine von den Versen, wo Umar ibn Khattab radiallahu anhu das gleiche gesagt hat, wie der Vers nachher herabgesandt worden ist. Also es wird im Tafsir erwähnt, dass er gesagt hat, dass er diesen Vers gehört hat, wo Allah sagt, hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel, die Schöpfung des Menschen, dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen, dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen, dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch, und jedes Mal sagte er etwas wie Subhanallah, Subhanallah. Und am Ende sagte er, und dann sagt Allah, hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen, und dann sagte er, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Und so wurde der Vers dann auch herabgesandt. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Na, dieser Vers ist interessant. Was beinhaltet denn der? Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt nochmal, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Khaliqin ist ein Plural. Und Allah ist der beste aller Schöpfer. Gibt es andere Schöpfer als Allah? Gerade eben haben wir doch gesagt, keine andere Schöpfer. Und des Weiteren sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, über diejenigen, die Bilder hauen, sagt er, ahyu ma khalaqtum. Das heißt, am Tag der Auferstehung wird zu ihnen gesagt, macht lebendig das, was ihr erschaffen habt. Khalaqtum. Das, was sie gemacht haben, ist eine Art Schöpfung, sprachlichen Sinne selbstverständlich. Aber es ist nicht die gleiche Schöpfung wie Allah erschafft. Denn aus unterscheidet sich das. Erstens, die Schöpfung Allahs begann bei nichts. Allah hat aus nichts etwas erschaffen, wie er in Surat Maryam gesagt hat. Er hat aus nichts erschafft er. Okay. Die Menschen erschaffen auch etwas, was vorhanden ist. Sie nehmen den Ton und formen ihn. Das heißt, sie schaffen etwas, was schon da ist, sie formen es nur um. Also sie ändern nur den Zustand dieser Sache. Aber sie machen nichts aus nichts etwas Neues. Das zweite Sache ist, wie sich die Schöpfung Allahs unterscheidet von der Schöpfung der Menschen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er kann alles erschaffen, was er will. Und seine Schöpfung ist grenzenlos. Das heißt, seine Fähigkeit zu schöpfen ist grenzenlos. Allerdings, der Mensch ist eingeschränkt. Der Mensch, seine Schöpfungsfähigkeit ist eingeschränkt, nur, also sehr, sehr eingeschränkt, sehr, sehr eng eingeschränkt. Und er kann nur das machen, was Allah subhanahu wa ta'ala widerspricht es eben nicht dem, dass wir gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala ist alleine in Bezug auf seine Schöpfung. Die zweite Sache, wir haben gesagt, Tawhid al-Rububiyya ist die erste Form von drei Formen des Tawhid. Und dann haben wir gesagt, Tawhid al-Rububiyya untergliedert sich nochmal in einzelne Teile. Ja? Das eine war jetzt die Schöpfung. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer ist, dann beinhaltet das auch Rizq. Also auch, dass er der Versorger ist. Ne? Weil manche Leute erwähnen das vielleicht als extra Punkt, aber das ist so schon beinhaltet. Der zweite Teil, der diese Sache beinhaltet, der beinhaltet ist in Tawhid al-Rububiyya, ist der einzige ist in Bezug auf seine, auf den, auf sein Reich. Auf sein Reich. Al-Mulk. Das heißt, es gibt niemanden, der ein Teilhaber ist in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, in diesem Besitz. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in mehr als einem Vers, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ. Und Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde, wie er sagt zum Beispiel in Surah Al-Imran, Vers 189. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Das heißt, sprich, in wessen Hand ist die Herrschaft von allen Dingen? In wessen Hand ist die Herrschaft von allen Dingen? Sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Mu'minun, Vers 88. Und auch hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also Mulk heißt besitzen, das Besitztum, das Reich, alles. Und Malaka heißt etwas besitzen. Malaka heißt also besitzen. Deswegen der Malik ist der König, oder auch Malik auf Arabisch, ist der König, der etwas besitzt. Okay, normalerweise. Und auch in Bezug auf Al-Mulk haben wir jetzt gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist der einzige Besitzer. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran den Menschen Besitztum zugesprochen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Surat Al-Mu'minun im Vers 6 auf der Seite 342 sagte er, A'udhu billahi min shaitanir rajim, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt. Denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Das heißt, es gibt Menschen, die Sklavinnen besitzen können. Okay? Und das ist auch eine Form von des Besitztums. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls auf der Seite 358, أو ما ملكتم مفاتحه. Das heißt, das ist in Surah An-Nur, Surah 24, Vers 61, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, in einem Haus, dessen Schlüssel ihr besitzt. In einem Haus, dessen Schlüssel ihr besitzt. Also in Mulk, dieses Wort ist auch verwendet worden. Diese Beispiele werden erwähnt, wir alle wissen die Antwort darauf. Nur die Beispiele werden erwähnt, damit man eben weiß, wie man darauf antwortet. Und sinngemäß, sinnvoll antwortet. Denn wir sagen Sachen, und die sind alles wunderschön klar, aber wenn wir dann rausgehen und lesen den Koran, dann werden uns manche Sachen vielleicht nicht mehr so deutlich sein. Deswegen, der Gelehrte, deswegen versucht zu erreichen, dass diese ganzen Widersprüche, die einem aufkommen können, vermieden werden. Na. Und auch die Antwort ist ganz einfach, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Besitzer von allem und der Mensch besitzt nur einen Teil von diesem Ganzen. Der Mensch besitzt nur einen Teil von diesem Ganzen und er besitzt nur das, was unter seiner Macht ist und er besitzt zum Beispiel nicht mehr das, was nicht unter seiner Macht ist und somit ist sein Reich eingegrenzt. Und noch das Wichtigere ist, selbst wenn der Mensch etwas besitzt, darf er damit nicht machen, was er will. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat nämlich gesagt in Surat al-Hadid, dass er uns das Besitztum, das Geld und so, was wir haben, uns gegeben hat und dass wir mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Das heißt, ihr sollt von dem Besitz ausgeben, bin majalak mustakhlafina fi, das ist von dem ausgeben, wozu er euch was er euch gegeben hat, aber als Verwalter, nicht als Besitzer. Also das, was er uns gegeben hat, hat Allah uns gegeben, damit wir damit das machen, was er will. Na, das insofern darf man mit seinem eigenen Vermögen nicht machen, was man will, sondern nur das, was der Gesetzgeber erlaubt hat. Und wenn jetzt jemand also zum Beispiel sein eigenes Vermögen verbrennen wollte, dürfte er das nicht. Oder wenn er ein Tier quälen wollte, dürfte er das nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der dir erlaubt hat, das zu tun, was du tun darfst. Dritte Form ist Tawhid, ist in Bezug auf Tadbir, das ist eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der alle Angelegenheiten leitet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Yunus auf der Seite 212, im Vers 31 und 32. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Sag, wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde? Oder wer verfügt über Gehör und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen Allah. Sie werden sagen Allah. Und darüber werden wir gleich reden. Sag, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Also wenn ihr das schon zugebt. Das ist doch Allah, euer wahrer Herr. Was gibt es denn über die Wahrheit hinaus, außer dem Irrtum? Wie lasst ihr euch also abwenden? Und auch der Mensch kann Sachen besitzen. Und der Mensch kann auch über Sachen verfügen. Doch auch wiederum ist das, worüber der Mensch verfügt, eingeschränkt. Wir verfügen über nichts, was zum Beispiel außerhalb der Erde geschieht. Wir können keine Richtung eines Planeten verändern. Wir können gar nichts machen. Außer etwas ganz wenig, was Allah subhanahu uns gegeben hat. Diese Kategorie von Tawhid, die wir gerade erwähnt haben, Tawhid al-Rububiyyah, ist nicht diejenige gewesen, aufgrund dessen der Prophet Muhammad s.a.w. zu den Menschen geschickt worden ist. Denn diese Kategorie von Tawhid war eine Sache, die die damaligen Polizisten gewusst haben und nicht geleugnet haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte an mehr als einer Stelle die Bedeutung des folgenden Verses. Allah sagte, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Seite 489 im Vers 9 von Surat al-Zukhruf. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss, erschaffen hat sie der Allmächtige und Allwissende. Also sogar die Eigenschaften Allmächtige und Allwissende schreiben sie Allah subhanahu wa ta'ala zu. Sie geben zu, dass Allah der Allmächtige ist. Und wenn man logisch weiß, es kann keine zwei Allmächtigen geben, wie wir gleich sehen würden. Und trotzdem wissen sie das und trotzdem haben sie eben andere gebetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, diese Sache haben sie nicht geleugnet, dass Allah der einzige Besitzer ist, dass er der Leiter der Angelegenheiten ist und dass er der Schöpfer ist. Keine von diesen Sachen haben sie geleugnet. Und es gibt auch niemanden von den Söhnen Adams, auf Arabisch und auf Deutsch ausgedrückt, niemand von den Menschen, der gesagt hat, zum Beispiel, es gibt zwei Schöpfer, die gleich sind. Kein Mensch auf der Welt hat so etwas behauptet. Also, oder glaubt so etwas. Und niemand leugnet und glaubt, dass er der Schöpfer ist von den Himmel und der Erde. Außer ganz wenige. Aber nicht, weil sie es geglaubt haben, sondern nur, weil sie es gesagt haben. Also es gibt niemanden, der glaubt im Herzen, dass er der Schöpfer ist, dass er diesen Tawhid al-Rububiyyah verdient. Und das ist eine Sache, die gehört zur Fitra des Menschen, zur natürlichen Veranlagung des Menschen. Außer ganz wenigen. Und sie verdienen die höchste Strafe in der Hölle, die schlimmste Strafe. So hat Allah schon gesagt. Allah sagte über Fir'aun, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Er sagte, Seite 584, sagte er in Surat al-Nazi'at, im Vers 24, dann sagte er, ich bin euer höchster Herr. Das war Fir'aun. Und er sagte weiterhin, in Vers 390, in Surat al-Qasas, Vers 38, مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. Das heißt, ich kenne für euch gar keinen anderen Gott außer mich selbst. وَلَيَادُ بِاللَّهِ. Das ist der einzige und wenige Leute, die ihm folgen, die so etwas überhaupt haben. Aber sie haben das nicht wirklich geglaubt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt folgendes. Und Allah, der weiß, was in den Innersten, was im Innersten der Brüste drin ist, sagt uns, was Pharaon wirklich geglaubt hat. Und sagt uns, was diese Leugner wirklich glauben. Und zwar sagt er, lesen wir einfach, Alhamdulillah, wenn wir solche Sachen lesen, dann müssen wir eigentlich im Herzen sofort sagen, رَضِينَ بِاللَّهِ رَبًّا. Das heißt, wir sind damit zufrieden, dass Allah unser Herr ist. Stellt euch mal vor, wie traurig es ist, wenn jemand anderes dein Herr ist. Jemand, der eben nicht Allwissen hat, der nicht allmächtig ist, den du nicht anbeten kannst, um Rizq und ansonsten Sachen. Also sagen wir, Alhamdulillah, deswegen gehört es zur Sunna, dass man auch, wenn man morgens aufsteht, dass man sagt, رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. Das heißt, ich bin mit Allah zufrieden als Herrn und mit dem Islam als Religion zufrieden und mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam eben als Propheten zufrieden. Wirklich. Allah sagt im Vers 378, im Seite 378, Vers 14, Surat An-Naml, Surah 27, وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Achtung, die Leute von Pharaon und seine Herrscher, sie verleugneten sie. Also die Botschaft, okay? Wallahu a'lam. Und sie verleugneten sie, obwohl sie selbst davon überzeugt waren. Allah sagt es uns, Alhamdulillah. واستيقنتها أنفسهم. Yaqin ist die Gewissheit. Sie hatten Gewissheit, also das ist die höchste Stufe von, was man erreichen kann, an Glauben. Ja? Sie waren davon überzeugt und sie leugnen das, obwohl sie davon überzeugt waren, aus Ungerechtigkeit und Überheblichkeit und Al-Kibr, Al-Ulu, ja, das Streben nach oben, Al-Kibr, ist natürlich die Ursünde aller Sünden. Wisst ihr, die zwei Ursünden von allen Sünden, die es überhaupt gibt, sind immer zwei. Al-Hasad und Al-Kibr. Neid und Überheblichkeit. Und diese beiden findet man so wieder personifiziert, wenn man sagen kann, in Iblis. Und deswegen ist die Geschichte von Iblis sehr interessant. Denn genau diese zwei Sachen haben ihn dazu verdonnert, dass er in der Hölle ewig bleiben wird. Mit denjenigen, die ihm folgen. Al-Kibr und Al-Hasad. Also die. Na, und deswegen, des Weiteren sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir genau wieder wissen, dass Pharaon hundertprozentig genau wusste, dass er lügt und trotzdem das geglaubt hat. Allah sagt in Surat al-Isra auf der Seite 292 im Vers 102 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Er sagte, also Musa sagte zu Pharaon, du weißt ja, niemand außer dem Herrn der Himmel und der Erde hat diese als einsichtbringende Zeichen herabgesandt. Diese neun Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala Musa gegeben hat, auf dass er Pharaon davon überzeuge, dass er endlich an diesen Gesetzen Allahs glauben soll. Du weißt ja, und wir wissen im Koran, also darauf möchte ich hinweisen, im Koran hat jedes Wort eine Bedeutung. Gemeint ist damit, jedes Wort, was Allah gesagt hat, hat einen Grund, warum er dieses Wort verwendet hat und nicht ein anderes. Und لقد علمت kommt vom Wort علم, vom Wissen. Du weißt. Nicht du glaubst, sondern hier heißt es wirklich, du weißt. لقد علمت. Musa sagt es, er ist ein Prophet, ein Gesandter Gottes. Allah spricht mit ihm, hat mit ihm sogar direkt gesprochen. Er sagt, du weißt ja, niemand außer dem Herr der Himmel und der Erde hat dies als einsichtbringende Zeichen herabgesandt. Und ich glaube fürwahr, o Pharaon, dass du der Vernichtung verfallen bist. Und Alhamdulillah, so wissen wir es sicher. Und er hat eben, na'am. Der Verstand weist auch darauf hin, dass es nur einen Schöpfer gibt. Für diese ganze, das ganze Universum. Allah sagt es uns direkt im Surat al-Mu'minun, Seite 348, im Vers 91, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. Allah hat sich keine Kinder genommen. Und keinen Gott gibt es neben ihm. إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. Sonst, also wenn es mehr als einen Gott gäbe, sonst würde fürwahr jeder Gott das wegnehmen, was er erschaffen hat. Und die einen von ihnen würden sich den anderen gegenüber wahrlich überheblich zeigen. Preis sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Also wissen wir aus diesem Vers, Allah subhanahu wa ta'ala weiß nicht nur das, was geschehen ist, was geschieht und was geschehen wird. Allah subhanahu wa ta'ala weiß sogar, was geschehen wäre, wenn etwas geschehen wäre schon. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist er der Allwissende. Und ausnahmslos weiß er alles. Das heißt, jeder Schöpfer, wenn es mehr als einen Schöpfer gäbe, keiner würde zufrieden sein, dass er Teilhaber ist mit jemand anderes. Und jeder würde, wie heißt es, seine Schöpfung wegnehmen und wollen, dass man ihn alleine anbetet. Und er möchte auch, dieser Gott möchte dann auch die Macht haben über alles. Und wenn zwei Götter die Macht haben wollen und alles für sich beanspruchen möchten, was es gibt, und sie kämpfen gegeneinander, und der eine besiegt den anderen, dann ist der eine allmächtig vielleicht, oder mächtiger, und der andere nicht mehr. Oder wenn sie sich nicht einig werden können und keiner gewinnt, dann sind sie eben nicht allmächtig. Verstand sagt uns schon, Alhamdulillah, dass nur ein Schöpfer einen Allmächtigen geben kann. Nein. Okay. Wir machen nach dem ersten Punkt des Tawhid Stopp. Inshallah, nächste noch die nächsten beiden Punkte des Tawhid. Wa jazakumullah khairan. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Das bedeutet, übersetzt, gepriesen seist du Allah und dein ist das Lob. Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der anbetung würdig ist, außer du selbst. Es gibt keinen Gott außer dir. Wir bitten dich um Verzeihung und wir wenden uns dir reuevoll zu. Man sagt, es nennt man Kafarat al-Majlis. Das heißt, falls irgendwas in der Sitzung gesagt worden ist, was falsch war, möge Allah SWT uns das vergeben. Möge Allah SWT diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus dieser Sitzung hinausgehen mit mehr Wissen, als wir hineingekommen sind, und dass wir das, was wir gelernt haben, umsetzen, und wenn wir es jetzt schon etwas schon gewusst haben, dass wir an Iman und an Gewissheit dazu gewinnen, und dass wir auch nicht nur diese Sitzung als geschlossene Sitzung betrachten, sondern dass man das auch weitergibt. Also alles, was wir sagen, die Verse, die einleuchtend und deutlich sind, dass man die weitergibt und die Leute lehrt, denn es ist nicht viel Gutes in einem Menschen, der zwar Wissen hat, aber nicht das Wissen auch irgendwie weitergibt, und sei es nur seine eigene Familie. Was heißt nur sei es nur? Es wäre schon eine sehr gute Sache, wenn jeder seiner eigenen Familie etwas beibringt, was Allah subhanahu wa ta'ala an Wissen gegeben hat, denn so segnet Allah das Wissen, indem man es nicht nur für sich selbst behält. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.